Baby, ich erzähl's ihm. Wir waren wie das A-Team. Kreativ, wenn's darum ging, was wegzuballern. Rebellen wie James Dean. Augen schmal, als kämen wir aus Peking, Beijing. Heute sind wir Mainstream, auf Standby, wir auf Tretmin. Che Guevara war nicht unser Pflegevater. Wir waren zwar gut in diesem Fick, dieses Systemgelaber. Aber merken, die Revolution braucht erst ein Trainingslager. Berater, Finanziers und Medienpartner. Wir waren dumme Kinder, ey, die paar krumme Dinger drehen. Die sich unbezwingbar fühlen, doch in nem Hundezwinger stehen. Keiner von uns wollte nen Bürojob krepieren oder kooperieren mit großkotzigen Firmen, mit Bossen, deren Lächeln durch das Botox erfrieren. Dieser Alltag frisst uns allen ein Ozonloch ins Hirn. Ich rot auf die Stirn, doch der Woodstock-Spirit ist zum Schluss nur noch ein Luftschloss. Irre, Wir sind nie zu 100% frei. Wir sind Rebellen auf Standby, so wie der Rest dieser Menschheit. Die Rebellion könnte jeden Moment sein. Wir sind nie zu 100% frei. Wir sind Rebellen auf Standby, so wie der Rest dieser Menschheit. Die Rebellion könnte jeden Moment sein. Wir wollten gegen diesen Strom schwimmen, doch fehlten die Visionen. Uns quälten die Dämonen, deshalb lähmten uns die Drogen. Trauen nur wenigen Personen, wenn wir im Großstadtdschungel gehen. Man kann Rattenschlangen, Vögel wie in Zoanlungen sehen. Begegnen uns mit Argwohn, leben in den Tag kaum. Verharrten stumm und starten dumm auf Smartphones. Was nicht heißen soll, wir schliefen, die Rebellen waren ständig wach. Denn die Freiheit heißt hier, dass man sich vom Geld abhängig macht. Man selber grenzt sich ab, doch will Erfolg in dem Geschäft. Und Erfolg in dem Geschäft bedeutet Golfen mit dem Chef. Was der Teufel kocht, es schmeckt, doch ist widerliches Zeug. Vom Tequila wie betäubt, der Hierarchie gebeugt. Wollen um jeden Preis das Gegenteil von denen sein. Und Armee und Chamäleon, zu schwer zu sagen, wen wir meinen. Wir können vors Rathaus gehen, uns gegen Staat auflehnen. Man wird nur schwarz auf dem Plakat drauf sehen. Wir sind nie zu 100% frei. Wir sind Rebellen auf Standby, so wie der Rest dieser Menschheit. Die Rebellion könnte jeden Moment sein. Wir sind nie zu 100% frei. Wir sind Rebellen auf Standby, so wie der Rest dieser Menschheit. Die Rebellion könnte jeden Moment sein. Identität durch Abgrenzung, der Hass bremst uns. Ablenkung durch irgendeine Kacksendung. Abhängen und Doppelleben, shoppen gehen im Stadtzentrum. Von Unschuld bis Mitschuld ist ein Katzensprung. Uns fehlen Helden für Probleme in der Welt. Wir stehen daneben und wir sehen, wie sie zerfällt. Haben gerade wichtigere Themen für uns selbst. Inzwischen sind wir nur noch wenige Rebellen. Wir sind nie zu 100% frei. Wir sind Rebellen auf Standby, so wie der Rest dieser Menschheit. Die Rebellion könnte jeden Moment sein. Wir sind nie zu 100% frei. Wir sind Rebellen auf Standby, so wie der Rest dieser Menschheit. Die Rebellion könnte jeden Moment sein.